Abschnitt 14 aus Berlins Drittes Geschlecht von Magnus Hirschfeld. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Von einigen Wirten urnischer Lokale, aber durchaus nicht von diesen allein, werden namentlich im Winterhalbjahr große Urningsbälle veranstaltet, die in ihrer Art und Ausdehnung eine Spezialität von Berlin sind. Hervorragenden Fremden, namentlich Ausländern, die in der jüngsten der europäischen Weltstädte etwas ganz Besonderes zu sehen wünschen, werden sie von höheren Beamten als eine der interessantesten Sehenswürdigkeiten gezeigt. Sie sind auch bereits wiederholt beschrieben, so neuerdings von Oscar Metenier in Vertu et Vice Allemande, Les Berlinois chez eux. Fußnote: In Paris 1904 bei Albin Michet erschienen. Ende der Fußnote. In der Hochsaison von Oktober bis Ostern finden diese Bälle in der Woche mehrmals, oft sogar mehrere an einem Abend statt. Trotzdem das Eintrittsgeld selten weniger als 1,50 Mark beträgt, sind diese Veranstaltungen meist gut besucht. Fast stets sind mehrere Geheimpolizisten zugegen, die Acht geben, dass nichts Ungeziemendes vorkommt. Soweit ich unterrichtet bin, lag aber noch nie ein Anlass vor, einzuschreiten. Die Veranstalter haben Ordre, möglichst nur Personen einzulassen, die ihnen als homosexuell bekannt sind. Einige der Bälle erfreuen sich eines besonderen Renommees, vor allem der kurz nach Neujahr veranstaltete, auf dem die neuen, vielfach selbstgefertigten Toiletten vorgeführt werden. Als ich diesen Ball im letzten Jahr mit einigen ärztlichen Kollegen besuchte, waren gegen 800 Personen zugegen. Gegen 10 Uhr abends sind die großen Säle noch fast menschenleer. Erst nach 11 Uhr beginnen sich die Räume zu füllen. Viele Besucher sind im Gesellschafts- oder Straßenanzug, sehr viele aber auch kostümiert. Einige erscheinen dicht maskiert in undurchdringlichen Dominos. Sie kommen und gehen, ohne dass jemand ahnt, wer sie gewesen sind. Andere lüften die Larve um Mitternacht. Ein Teil kommt in Fantasiegewändern, ein großer Teil in Damenkleidern, manche in einfachen, andere in sehr kostbaren Toiletten. Ich sah einen Südamerikaner in einer Pariser Robe, deren Preis über 2000 Francs betragen sollte. Nicht wenige wirken in ihrem Aussehen und ihren Bewegungen so weiblich, dass es selbst Kennern schwerfällt, den Mann zu erkennen. Ich erinnere mich, dass ich auf einem dieser Bälle mit einem auf diesem Gebiet sehr erfahrenen Kriminalwachtmeister ein Dienstmädchen beobachtete, von dem der Beamte fest überzeugt war, dass sie ein richtiges Weib sein müsse. Auch ich hatte nur geringe Zweifel, um in der Unterhaltung mit ihr aber doch wahrzunehmen, dass sie ein Mann war. Wirkliche Weiber sind auf diesen Bällen nur ganz spärlich vorhanden. Nur dann und wann bringt ein Urania seine Wirtin, eine Freundin oder seine Ehefrau mit. Man verfährt im Allgemeinen bei den Urningen nicht so streng wie auf den analogen Urnindenbällen, auf denen jedem echten Mann strengstens der Zutritt versagt ist. Am geschmacklosesten und abstoßendsten wirken auf den Bällen der Homosexuellen die ebenfalls nicht vereinzelten Herren, die trotz eines stattlichen Schnurrbartes oder gar Vollbartes als Weib kommen. Die schönsten Kostüme werden auf ein Zeichen des Einberufers mit donnerndem Tusch empfangen und von diesem selbst durch den Saal geleitet. Zwischen 12 und 1 Uhr erreicht der Besuch gewöhnlich seinen Höhepunkt. Gegen 2 Uhr findet die Kaffeepause, die Haupteinnahmequelle des Saalinhabers, statt. In wenigen Minuten sind lange Tafeln aufgeschlagen und gedeckt, an denen mehrere hundert Personen Platz nehmen. Einige humoristische Gesangsvorträge und Tänze anwesender Damenimitatoren würzen die Unterhaltung, dann setzt sich das fröhliche Treiben bis zum Morgen fort. In einem der großen Säle, in welchem die Urninge ihre Bälle veranstalten, findet auch fast jede Woche ein analoger Ballabend für Oranierinnen statt, von denen sich ein großer Teil in Herrenkostüm einfindet. Die meisten homosexuellen Frauen auf einem Fleck kann man alljährlich auf einem von einer Berliner Dame arrangierten Kostümfest sehen. Das Fest ist nicht öffentlich, sondern gewöhnlich nur denjenigen zugänglich, die einer der Komiteedamen bekannt sind. Eine Teilnehmerin entwirft mir folgende anschauliche Schilderung. An einem schönen Winterabend fahren von 8 Uhr ab vor einem der ersten Berliner Hotels Wagen auf Wagen vor, denen Damen und Herren in Kostümen aller Länder und Zeiten entsteigen. Hier sieht man einen flotten Couleurstudenten mit mächtigen Renommierschmissen ankommen. Dort hilft ein schlanker Rokoko-Herr seiner Dame galant aus der Equipage. Immer dichter füllen sich die strahlend erleuchteten weiten Räume. Jetzt tritt ein dicker Kapuziner ein, vor dem sich ehrfurchtsvoll Zigeuner, Perros, Matrosen, Clowns, Bäcker, Landsknechte, schmucke Offiziere, Herren und Damen im Reitanzug, Buren, Japaner und zierliche Geishas neigen. Eine glutäugige Carmen setzt einen Jockey in Brand, ein feuriger Italiener schließt mit einem Schneemann innige Freundschaft. Die in buntesten Farben schillernde fröhliche Schar bietet ein höchst eigenartiges, anziehendes Bild. Zuerst stärken sich die Festteilnehmerinnen an blumengeschmückten Tafeln. Die Leiterin in flotter Sammetjoppe heißt in kurzer, kerniger Rede die Gäste willkommen. Dann werden die Tische fortgeräumt. Die Donauwellen erklingen und begleitet von fröhlichen Tanzweisen schwingen sich die Paare die Nacht hindurch im Kreise. Aus den Nebensälen hört man helles Lachen, Klingen der Gläser und munteres Singen. Nirgends aber, wohin man sieht, werden die Grenzen eines Kostümfestes vornehmer Art überschritten. Kein Misston trübt die allgemeine Freude, bis die letzten Teilnehmerinnen beim matten Dämmerlicht des kalten Februarmorgens den Ort verlassen, an dem sie sich unter Mitempfinden wenige Stunden als das träumen durften, was sie innerlich sind. Wem es je vergönnt war, schließt Fräulein R. ihren Bericht, ein derartiges Fest mitzumachen, wird aus ehrlicher Überzeugung sein Leben lang für die ungerecht verleumdeten Uranierinnen eintreten. Denn er wird sich darüber klar geworden sein, dass es überall gute und schlechte Menschen gibt, dass die homosexuelle Naturveranlagung aber ebenso wenig wie die heterosexuelle von vornherein einen Menschen zum Guten oder Bösen stempelt. Ende von Abschnitt 14, gelesen von Alice Stein, Frankfurt 2024.